Von Chopin oder von Weber? Nun, bei aller Ähnlichkeit zum Chopin-Stil, unsere musikalische Kostprobe stammt von Karl Maria von Weber. Konzertstück für das Pianoforte in F-Moll, Opus 79, aus dem Jahre 1821. So zufällig die teilweise Übereinstimmung von Webers F-Moll-Konzertstück und beispielsweise Chopins F-Moll-Klavierkonzert sein mag, auffällig ist, wie viel beide Komponisten gemeinsam haben. Karl Maria von Weber, am 19. November 1786 im schleswig-holsteinischen Eutin geboren, gestorben in London am 5. Juni 1826. Frédéric François Chopin, geboren auf dem Gut Jelazowa Wola nahe Warschau, wahrscheinlich am 1. März 1810, in Paris am 17. Oktober 1849 gestorben. Beide starben fern der Heimat, beide wurden keine 40 Jahre alt, beide sind Zeitgenossen. Beide Repräsentanten der Romantik. Und beide, Chopin und Weber, litten und starben an ein und derselben Krankheit, der chronischen Tuberkulose, damals als Schwindsucht bezeichnet. In der Diagnose gab und gibt es da keine Meinungsverschiedenheiten. Auch die beiden jüngsten Bücher aus ärztlicher Sicht zu diesem Thema kommen zu keinem anderen Ergebnis. Gerhard Böhme, Privatdozent für Gesichtschirurgie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in St. Gallen, in seinem Buch »Medizinische Porträts berühmter Komponisten« zu Karl Maria von Weber. Fasst man die spärliche medizinische Literatur einschließlich des Sektionsbefundes über Karl Maria von Weber zusammen, so besteht Einigkeit über die Todesursache. Es hat sich um eine familiäre Tuberkulose gehandelt, da die Mutter ebenfalls an einer Lungentuberkulose erkrankte und mit 34 Jahren daran verstarb. Bei Karl Maria von Weber bestand ebenfalls eine Lungentuberkulose, die zu hämatogener Aussaat führte. Verbreitung der Erreger über die Blutbahn. Der Komponist verstarb mit Sicherheit an einer chronisch fortschreitenden Kehlkopf-Lungentuberkulose. Erstaunlicherweise hat die Kehlkopfverengung gerade noch die lebensnotwendige Atmung erlaubt. Franz Hermann Franken, Professor für Innere Medizin an der Universität Düsseldorf, in seinem Buch »Krankheit und Tod großer Komponisten« zu Frédéric Chopin. Seine zum Tode führende Krankheit liegt aus medizinischer Sicht im Gegensatz zu der Mozarts und Schuberts klar vor uns. Chopin litt über Jahrzehnte an einer Lungentuberkulose, die ihn nach einem typischen Verlauf tötete. Chopin hat sich sicher in seiner Jugend in üblicher Weise mit Tuberkulose infiziert. Seine Abwehrlage war anfangs wohl gut und die Infektion somit zunächst auf ein Primärinfiltrat beschränkt. Dann aber hatte er dauerhaften engen Kontakt mit seiner an offener Tuberkulose leidenden Schwester Emilia. So ist die Annahme gerechtfertigt, dass sie für eine massive Reinfektion ihres Bruders verantwortlich war. Im Gegensatz zu Emilia nahm die Krankheit bei Chopin jedoch einen der charakteristischen chronischen Verläufe. In einem Punkt waren Chopin und Weber, was ihre Krankheit angeht, offenbar verschieden. Und das betrifft ihr Verhältnis zu den Ärzten und deren Anweisungen. Gerhard Böhme meint, Karl Maria von Weber habe eine Neigung zum Hypochonder gehabt. Und er schreibt: So war es auch verständlich, dass Weber häufiger Kontakt zu Ärzten suchte. Mit dem Nachteil allerdings, dass die mitunter sehr gegensätzlichen Meinungen zu divergierenden Therapieformen führten, denen er in absolutem Vertrauen blindlings folgte. Webers Sohn Max steuert dazu in seiner dreibändigen Weber-Biografie eine aufschlussreiche Episode bei. Der eine, der königliche Leibarzt Hofrat Dr. Hedenus, kurierte ihn auf Unterleibsübel mit heroischen Mixturen. Der andere, der kaiserlich-russische Hofrat Dr. Weigel, erklärte seinen Hals als Hauptsitz der Krankheit. Jedem von beiden glaubte Weber und befolgte seine Anordnungen bis zum Besuch des anderen. Gerhard Böhme kommentiert: Dr. Hedenus verordnete eine strenge Diät, Geidenauer Wasser und maßregelte, sich nie ganz satt zu essen. Kaum hatte Weber diese heroischen Behandlungsmaßnahmen für einige Tage befolgt, so konzentrierten sich seine Interessen und Bedürfnisse nur noch auf das Essen und Trinken. Bis Mai 1819 führte er im Stadium einer fortschreitenden Tuberkulose diese Hungerkur durch, die wahrscheinlich seine Rekonvaleszenz verzögerte. 2 Jahre später, 5 Jahre vor seinem Tod, erlebte Karl Maria von Weber den Höhepunkt seiner Künstlerkarriere. Die Oper Der Freischütz wurde mit der Uraufführung am 18. Juni 1821 im Schauspielhaus am Berliner Gendarmenmarkt zu einem triumphalen, nationalen und internationalen Erfolg. Doch die Tuberkulose verschlimmerte sich dessen ungeachtet. Gerhard Böhme berichtet. Während eines Aufenthaltes in Wien kam es zu einem akuten Rückfall seiner chronischen Kehlkopf-Lungenerkrankung. Der hypochondrisch um seine Gesundheit besorgte Komponist konnte mit Gurgeln und heißen und kalten Umschlägen nach 5 Tagen wiederhergestellt werden. Die chronische Tuberkulose aber war fortgeschritten und Weber selbst war sich zu diesem Zeitpunkt offensichtlich im Klaren über Schwere und Ausgang seines tödlichen Leidens. Denn kaum einen Monat nach seinem unvergleichlichen Siegeszug, als seine Person unter so günstigen Konstellationen schien, schrieb er jenes schon von düsteren Ahnungen erfüllte Testament. Von da an, das heißt mit wachsendem Sterbensbewusstsein, scheint Weber der Medizin und den Medizinern gegenüber fatalistischer, weniger vertrauensselig eingestellt gewesen zu sein. Zu Proben der Oper Euryanthe, die in Wien uraufgeführt worden war, reiste er 1825, ein Jahr vor seinem Tode, nach Berlin. Mit dem Orchester konnte er sich nur noch per Dolmetscher verständigen, so schwach war seine Stimme bereits, und wer sich nach seiner Gesundheit erkundigte, obwohl man ihm seinen schwächlichen, hüstelnden und heiseren Zustand von weitem ansah, den fertigte er mit den Worten ab. Wie es mir geht, sehr gut, nur dass ich die Halsschwindsucht habe, aber das macht weiter nichts, mein teuerster Gönner. Obwohl Webers Tuberkulose bereits ins Stadium der Erstickungsanfälle, der Blutstürze und des allgemeinen Kräfteverfalls getreten war, er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und musste Treppen hinaufgetragen werden, nahm er im Todesjahr die Strapaze auf sich, seine Familie in Dresden zurückzulassen und über Paris nach London zu reisen, um Konzerte zu geben und seine Oper Oberon herauszubringen. Gerhard Böhme vermutet als Motiv: Der tiefere Grund der Englandreise waren seine erheblichen finanziellen Sorgen. Den baldigen Tod ahnend, versuchte er innerhalb kurzer Zeit noch möglichst viel Geld für seine Familie zu verdienen. Webers Reisebegleiter, der Dresdner Flötist Anton Bernhard Fürstenau, wollte dem sich von Konzert zu Konzert schleppenden Schwindsüchtchen mit einem neu zubereiteten Medikament etwas Gutes antun. Weber fuhr ihn an. Gehen Sie, gehen Sie. Alles Herumkurieren an mir hilft nichts mehr. Ich bin eine zusammengerüttelte Maschine. Dennoch ließ sich Weber von seinen Ärzten weiter traktieren, mit blasenziehenden Mitteln, großen Senfpflastern und Hasenfellwickeln auf der Brust, Pillen und Säften gegen den Husten sowie Kakao und Reisschleim gegen den Durchfall. Als ihm sein Londoner Arzt das Einatmen von Blausäuredämpfen verordnete, notierte Weber unter dem 24. April 1826 allerdings skeptisch in sein Tagebuch: Sehr unwohl. Dr. Kind brachte die Blausäure. In Gottes Namen auch dieses noch. Dass ihm nichts mehr helfen konnte, Karl Maria von Weber hatte dies richtig empfunden. Am 5. Juni 1826 fand man ihn regungslos in seinem Bett. Der Londoner Hofkapellmeister Smart, in dessen Hause Weber wohnte, hoffte, mit einem Aderlass noch etwas ausrichten zu können und ließ den Chirurgen Dr. Robinson rufen. Doch der lehnte jede weitere Therapie ab. Hier ist alles vergebens. Der Mann ist schon seit 5 bis 6 Stunden tot. Und Chopin? Erging es ihm mit seiner Einstellung zu den Ärzten besser als Weber? Versetzen wir uns in die Zeit, als Chopin mit Georges Sand und ihren Kindern im Winter 1838 nach Mallorca reiste, wo das milde Inselklima ihm eigentlich Linderung verschaffen sollte. Franz Hermann Franken umreißt die Situation in seinem Buch. Chopin litt vom ersten Tag auf Mallorca an unter, wie es Georges Sand nannte, bronchitischen Erscheinungen. Deutlicher gesagt, er hustete ständig. Bald verstärkte sich der Husten derart, dass er Chopin Tag und Nacht quälte. Innerhalb weniger Tage wurde Chopin so hinfällig, dass Georges Sand das Schlimmste befürchtete. Er lag hochfiebrig und unaufhörlich hustend im Bett. Da sie sich allein nicht mehr zu helfen wusste, hatte sie 3 der bekanntesten einheimischen Ärzte zugezogen. Wo sich Chopin in einer derart lebensbedrohlichen Verfassung befand, was schreibt er da am 3. Dezember 1838 an seinen Freund Julian Fontana? In den letzten 2 Wochen war ich krank wie ein Hund. 3 Ärzte. Die berühmtesten der ganzen Insel traten zu einem Konsilium zusammen. Der eine beroch das, was ich ausspuckte, der andere klopfte da, woher ich spuckte, der dritte betastete und behorchte, als ich spuckte. Der erste sagte, ich sei krepiert, der zweite, dass ich krepiere, der dritte, dass ich krepieren werde. Ich aber befinde mich heute wie immer. Georges Sand scheint Chopin in seiner Abneigung gegen Aderlässe und sonstige Blutentziehungsprozeduren bestärkt zu haben. Nur mit Mühe habe ich sie davon abhalten können, dass sie mich zur Ader ließen und Vesikatorien ansetzten und ziehende Pflaster. Obwohl ihr die Ärzte Chopin sofort ihren Tod voraussagten, falls sie weiter ihre Zustimmung zu einem Aderlass verweigere, blieb sie unbeirrt. In ihrem Buch »Ein Winter auf Mallorca« begründete Georges Sand ihre Hartnäckigkeit so. Indessen gab es eine Stimme, die mir bis in den Schlaf sagte, ein Aderlass würde ihn töten. Und wenn du ihn davor bewahrst, wird er nicht sterben. Ich bin überzeugt, dass dies die Stimme der Vorsehung war. Damals war Chopin 28 Jahre alt und hatte noch gut 10 Jahre zu leben, ein qualvolles Jahrzehnt lang. Aber selbst im Todesjahr 1849, als er keine 50 Kilo mehr wog, ständig getragen werden musste, unentwegt hustete und Blut spuckte, hatte er seinen Sarkasmus gegen Mediziner noch nicht verloren. Aus einem Brief vom 18. Juni 1849 an den polnischen Diplomaten Graf Albert Grzymała. Von meinem Dr. Fränkel kann man unmöglich erfahren, ob ich in ein Bad oder nach Süden fahren soll. Seine Tisane hat er wieder abgestellt, eine andere Arznei verordnet. Wieder will ich sie nicht nehmen. Und wenn ich ihn nach der Hygiene frage, sagt er, dass ich keine regelmäßige Lebensweise brauche. Mit einem Wort, er gehört in eine verrückten Anstalt. Scherz beiseite, vielleicht ist er ein guter Konsultationsarzt. Mit mehr als 50 Ärzten hat Chopin in seinem kurzen Leben zu tun gehabt. Dass sie ihn mit dem damals so beliebten Aderlass und dem Ansetzen von Blutegeln, den üblichen Brech- und Abführmitteln, nicht noch eher zu Tode beförderten, verdankt Chopin höchstwahrscheinlich seiner Vorliebe für die zu seinen Lebzeiten gerade aufgekommene Homöopathie. Frankens Kommentar. Er war damit sicher in besseren Händen als bei den aderlassfreudigen Schulmedizinern, da die Verordnungen der Homöopathen zumindest keinen Schaden anrichteten. Die in ihren Arzneien verwendeten Dosierungen waren so niedrig, dass ein negativer Einfluss auf den Organismus praktisch ausgeschlossen war. Chopins eigener Kommentar zu den Ratschlägen der Ärzte in seinen letzten Lebensmonaten, sich Schonung und Ruhe zu gönnen? Ruhe? Die werde ich bald haben, aber ohne sie. Am 17. Oktober 1849 fand er sie zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Aber wenn wir nun zu klären versuchen, ob ihm seine Reserviertheit gegenüber der Medizin etwas genutzt hat oder ob Karl Maria von Weber einen größeren Vorteil davon hatte, den ärztlichen Anordnungen zu folgen, so gelangen wir zu einem merkwürdigen Ergebnis. Bei Weber machten sich die chronischen tuberkulösen Beschwerden erstmals 1813 bemerkbar und er hatte von da an noch 13 Jahre zu leben. Chopin litt erstmals im Winter 1836-37 unter Symptomen chronischer Schwindsucht. Und auch er hatte von diesem Zeitpunkt an nur noch 13 Jahre zu leben. Hier kein Vorteil, da kein Nachteil. Möglicherweise haben Chopin und Weber instinktiv genau das getan, was für sie unter allen Übeln das Kleinste war. Denn gewiss ist nur, dass ihnen ärztlich nicht zu helfen war. Franz Hermann Franken. Die Mediziner standen der Tuberkulose bis zur Mitte unseres Jahrhunderts machtlos gegenüber. Wo ärztliche Kunst nichts vermochte, konnte allzu forsches Kurieren am Symptom indes schaden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Trauermarsch, den Chopin auf Mallorca komponierte, tatsächlich sein Grabgesang geworden wäre, wenn er den Ärzten erlaubt hätte, ihn zur Ader zu lassen. Nach Chopin und Weber nun zum Schluss das Kapitel Peter Tschaikowski. Wie ist er gestorben? Thank you. Das ist das Fatum, das Schicksal. Jene verhängnisvolle Macht, die unser Streben nach Glück sich nicht verwirklichen lässt. Die wie Damokles Schwert über unserem Haupte hängt. Freudlosigkeit und Hoffnungslosigkeit werden immer stärker, immer quälender. Wäre es nicht besser, sich von der Wirklichkeit abzuwenden und in Träumen zu versinken? Peter Tschaikowski in einem Brief vom 1. März 1878 an Frau von Meck. Mit diesen Worten versucht Tschaikowski seiner Brieffreundin und Gönnerin Nadjeschta von Meck den Beginn seiner ihr gewidmeten vierten Sinfonie zu beschreiben. Ein ungewöhnlicher Anfang mit seiner Frostigkeit und schneidenden Härte. Nur wenige Komponisten lassen ihre Sinfonien so innerlich kalt, so trostlos, so düster einsetzen wie Tschaikowski seine Lieblingswerke, die vierte, die fünfte und die sechste Sinfonie. Kaum ein Komponist aber auch gibt in seiner Musik seinen Gefühlen, seinen oft abrupt wechselnden Stimmungen, seinem seelischen Zwiespalt so stark Ausdruck wie Tschaikowski. Komponieren ist für Tschaikowski eine musikalische Seelenbeichte. Das Bekenntnis einer Seele, die zum Bersten gefüllt vom Niederschlag des Lebens infolge ihrer besonderen Wesenheit sich in Töne ergießt. Peter Iljitsch, Sie sind nichts als Ihre Musik und Ihre Musik ist nichts als Sie, als Ihr ureigenes Ich. So hat Nadjeschta von Meck Tschaikowski charakterisiert und es ist wohl kaum übertrieben, zumindest Tschaikowskis Hauptwerke als musikalische Psychogramme zu bezeichnen, als Gemälde seiner Seelenlandschaft und Gefühlswelt. Die Frage stellt sich dann aber, warum Tschaikowski darin anders ist als andere Komponisten, aus welchem Grund nicht auch die Werke anderer Musiker wie Psychogramme wirken und woher die enorme Spannweite der Schilderung seelischer Zustände rührt, die von äußerster Trostlosigkeit bis zu ekstatischer Überschwänglichkeit reichen. Die Antwort darauf kann uns vielleicht sein Leben, mehr noch sein Leiden geben. Als Orientierungshilfe soll dabei das Tschaikowski-Kapitel in dem Buch des St. Gallner Privatdozenten Gerhard Böhme dienen. Titel: Medizinische Porträts berühmter Komponisten. Peter Iljitsch Tschaikowski, am 7. Mai 1840 in dem Uralstädtchen Wodkinsk geboren, im 54. Lebensjahr in Petersburg, heute Leningrad, am 6. November 1893 gestorben. In der Jugendzeit fallen zwei Ereignisse als einschneidend auf. Eine langwierige Maserninfektion im Alter von 8 Jahren und der Tod der Mutter, die Tschaikowski als 14-Jähriger verlor. Jede Minute jenes fürchterlichen Tages ist mir so gegenwärtig, als wäre es gestern geschehen. So schreibt der Sohn noch 25 Jahre nach jenem denkwürdigen 25. Juni 1854. Gerhard Böhme urteilt in seinem Buch: Der lange Krankheitsverlauf und die dabei auftretenden Komplikationen blieben nicht ohne dauerhafte Folgen. Nach den Masern stellten sich eine erhöhte Reizbarkeit und Lernschwierigkeiten ein. Der lange Krankheitsverlauf dieser Infektion trug bei dem hochsensiblen Knaben zu einer verhängnisvollen psychischen Fehlentwicklung bei, die durch die überbesorgte Mutter noch unterstützt wurde. Waren damit die Wurzeln für Tschaikowskis Auffälligkeiten und Absonderlichkeiten gelegt? Mich will der Gedanke nicht verlassen, dass ich bald sterben und die Sinfonie unbeendet hinterlassen werde. Ich hasse die Menschheit im Ganzen und mit Genuss und würde mich gern in eine spärlich besiedelte Wüste zurückziehen. Die Menschen in meiner Umgebung wundern sich oft über meine Sprechfaulheit, über die Verstimmung, an der ich häufig leide, während ich im Grunde gar kein schlechtes Leben führe. Das alles erklärt sich durch meinen Lebensüberdruss. Damit ist ein Ton angeschlagen, der fortan in Tschaikowskis Korrespondenz und Tagebuchnotizen nicht mehr verstummt. 1870. Der 30-jährige Komponist hat die Oper Undine und die Ouvertüre zu Romeo und Julia gerade fertiggestellt. Ich bin infolge ernsthafter nervöser Störungen ein unerträglicher Hypochonder geworden. Zwar weiß ich nicht warum, aber ich fühle mich von unsagbaren melancholischen Sehnsüchten bedrängt. Ich möchte fortgehen, irgendwohin, und mich verbergen an einem unerreichbaren, gottverlassenen Ort. 1875. Die Oper Vakula der Schmied liegt hinter ihm. Er feilt am B-Moll-Klavierkonzert. Ich fühle mich einsam und verlassen, fürchte mich geradezu vor Menschen, bin traurig und denke dauernd an den Tod. Tagelang hocke ich im Zimmer, zerbreche mir den Kopf über ein Thema, rauche Zigaretten. Es will nichts werden mit der Arbeit. Am besten wäre es wohl für mich, in ein Kloster zu gehen. 1877. Nach gescheiterter Ehe beginnt seine fluchtartige Reiserei quer durch Europa. Das Ballett Der Schwanensee und Der slawische Marsch sind erfolgreich uraufgeführt. Die Oper Eugen Onegin und die Sinfonie Nummer 4 reifen heran. Ich bin noch ein ganz kranker Mann. Ich vertrage noch nicht das geringste Geräusch. Gestern in Florenz und heute in Rom versetzt mich ein jeder vorbeirollende Wagen in wahnsinnige Wut. Jeder Laut, jedes Geschrei zerreißt mir die Nerven. Die Masse der Menschen, welche die schmalen Straßen überflutet, ärgert mich derart, dass ich einen jeden mir entgegenkommenden Unbekannten als einen argen Feind ansehe. 1890. Der 50-Jährige kann sich einer Popularität und internationalen Anerkennung erfreuen, wie kein russischer Komponist vor ihm. Die 5. Sinfonie, das Dornröschenballett und die Oper Pique Dame machen gerade Furore. Ich befinde mich in einem sehr rätselhaften Stadium auf dem Weg zum Grab. Es geht etwas Merkwürdiges, Unbegreifliches in mir vor. Etwas wie Lebensüberdruss hat mich ergriffen. Zeitweise wahnsinniger Kummer, aber nicht jener Kummer, in welchem ein neuer Aufschwung der Liebe zum Leben keimt, sondern etwas Hoffnungsloses, Finales und, wie immer in einem Finale, Banales. 1893. Tschaikowskis Todesjahr. Nach einer Amerika-Tournee hat er den Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Sein liebstes, sein bestes Werk, die Sinfonie Nummer 6, Pathétique, ist so gut wie vollendet, als er im Mai, ein halbes Jahr vor seinem Tod, notiert: Gestern gingen meine Qualen so weit, dass ich Schlaf und Appetit verlor, was eine Seltenheit bei mir ist. Ich leide nicht nur an Schwermut, die mit Worten gar nicht zu beschreiben ist, dagegen glaube ich, sie in meiner neuen Sinfonie gut ausgedrückt zu haben, sondern auch durch den Hass gegen Fremde, durch unbestimmte Angst und weiß der Teufel durch was alles noch. Körperlich äußert sich dieser Zustand in einem Schmerzgefühl im Unterleib und in einem nagenden Schmerz sowie Schwäche in den Beinen. Peter Tschaikowski hat während seines Lebens zahlreiche Ärzte im In- und Ausland konsultiert, ohne dass ihm je durchschlagend geholfen wurde. Übereinstimmend diagnostizierten sie bei ihm eine hirnorganisch bedingte Nervenerkrankung und ein nervöses Magenleiden. Gerhard Böhme weicht von dieser Diagnose in seinem unlängst erschienenen Buch ab und hält eine psychische Verarbeitungsstörung, eine Neurose, für eher zutreffend. Zitat: Wesentliche Teile der jahrzehntelangen Krankengeschichte Tschaikowskis lassen sich durch eine Neurose erklären. Differentialdiagnostisch könnte bei Tschaikowski eine Gastritis chronica oder sogar ein Ulcus ventriculi, eine ständige Magenschleimhautentzündung bzw. ein Magengeschwür, als Ausdruck eines psychosomatischen Störungsbildes angenommen werden. Die Skala der funktionellen Organstörungen reichte von wochen- und monatelangen vasomotorischen Kopfschmerzen bis zu Schlafstörungen, depressiven Verstimmungszuständen mit hypochondrischen Befürchtungen und Selbstmordabsichten. Als Ausgangspunkt der psychischen Grunderkrankung Tschaikowskis kann der angeborene hypersensitive Charakter angenommen werden. Zusätzlich unterstützte die sehr besorgte Mutter die Fehlentwicklung. Spätestens beim Tod der Mutter manifestierte sich die Neurose. Posthum ist es immer schwierig, eine Diagnose zu stellen. Und Böhmes Annahme einer depressiven Neurose ist zumindest plausibel. Doch mit den heutigen Kenntnissen von Krankheitszeichen ließe sich noch einen Schritt weitergehen und bei Tschaikowski von einer echten manisch-depressiven Psychose sprechen. Dazu gehören freilich nicht nur bis zur inneren Leere und Todessehnsucht gehende Unlustgefühle, die depressive Phase, sondern auch überdrehte, hochaktive Zustände, die manische Phase, die sich in Euphorie, Arbeitswut oder Unrast äußern kann. Auch für die Manie gibt es in Tschaikowskis Leben genügend Zeugnisse. Seine zeitweilige Reiselust, als wäre er auf der Flucht. Sanremo, 20. Januar 1878. Florenz, 4. März 1878. Clarence, 25. März 1878. Kamenka, 24. April 1878. Moskau, 24. September 1878. Florenz, 3. Dezember 1878. Die heilsame Wirkung, die das Komponieren auf Tschaikowski ausübte. Ich konnte nicht mehr schlafen und litt unter Ermüdungs- und Schwächeerscheinungen. Heute hielt ich es nicht mehr aus und beschäftigte mich ein wenig mit Vorentwürfen einer künftigen Sinfonie. Und siehe da, sofort war ich gesund, munter und ruhig. Die Hochstimmung, die ihn beim Arbeiten erfasst. Wenn das Alltagsleben, das künstlerische Leben nicht durch lästige Zwischenfälle erstickt, so geht die Arbeit mit unfasslicher Leichtigkeit vor sich. Alles sinkt in Vergessen. Die Seele bebt in unbeschreiblich seliger Erregung. Man kann ihrem Dahinstürmen ins Ungewisse kaum folgen. Das Zeitempfinden erlischt. Schaffen ist für ihn Rausch, ist Ekstase, ist Genuss, geheimnisvoll gemischt mit Leid und Schmerz. So urteilt der Musikschriftsteller Kurt Pahlen in seinem Tschaikowski-Buch und trifft damit ungewollt den Kern der Manie. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, so umschreibt der Volksmund, stark vereinfachend, das Krankheitsbild der manisch-depressiven Psychose, die besser noch als eine Neurose die Spannweite der Empfindungen erklärt, die Tschaikowski in seinen besten Kompositionen auszudrücken fähig war. Mich verwirrt, dass meine letzte Sinfonie, die soeben fertig geworden ist, besonders im Finale von einer Stimmung durchdrungen ist, die derjenigen eines Requiems nahe kommt. Die sechste Sinfonie, Tschaikowskis Requiem. Selbst noch sein Tod fügt sich in das Bild einer manisch-depressiven Psychose. Am 3. November 1893 greift sich Tschaikowski ein Wasserglas, das auf dem Tisch steht, um den Freunde und einige Brüder versammelt sind, und trinkt. Aus einer Tschaikowski-Biografie. Petja, rief Modest, was machst du für Dummheiten? Das war ungekochtes Wasser. Es ist November und wir sind in Petersburg. Peter zuckte die Achseln. Vor Cholera fürchte er sich nicht, erklärte er. Gleich darauf musste er das Zimmer verlassen, da ihm übel wurde. 3 Tage später, am Morgen des 6. November 1893, erliegt er der Cholera. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben, den Mitmenschen, dem Tod. Auch dies ist ein Merkmal depressiver Phasen. Doch ob Psychose oder Neurose, sein Ende läuft letztlich auf das Gleiche hinaus. Gerhard Böhme? Vom Standpunkt des Klinikers kann aufgrund der jahrzehntelangen Neurose eine depressive Phase mit Neigung zu Selbstmord nicht ausgeschlossen werden. Damit ist die Reihe Die Leiden großer Komponisten abgeschlossen. Unser Schulfunkprogramm ist für heute beendet. Wir melden uns wieder am Dienstagmorgen um 11 Uhr.